Deutschlandfunk. DLF-Magazin. So manche in der CDU fragen sich, wie es denn so personell weitergeht in der Partei und überhaupt. Annegret Kramp-Karrenbauer ohne Angela Merkel im Europawahlkampf. Ist das gut, wenn sich die Bundeskanzlerin aufs Regieren konzentriert und die Parteichefin ihre Dinge tun lässt? Oder sollte man es als schlechtes Zeichen sehen, wenn Merkel nur zum Abschluss des Wahlkampfes in München auftritt? Und dann ist da ja noch Friedrich Merz. Ihm soll Kramp-Karrenbauer ein Ministeramt versprochen haben. Sorgt sie damit für mehr Vielfalt in der CDU oder stört das nur? Mein Kollege Moritz Küpper sagt, es wird mal wieder Zeit, einen zu fragen, der die CDU kennt wie seine Westentasche. Heinz Schwarz steht in seinem Wohnzimmer in Leubsdorf am Rhein, ein Haus in Hanglage. Die alte Bundeshauptstadt ist nicht weit entfernt. Deshalb bin ich am Sortieren und jedes Blatt. Schwarz, 90 Jahre alt, seit 1947 CDU-Parteimitglied, räumt auf. Vor ihm liegen Klarsichthüllen, mal mit, mal ohne Inhalt. Schwarz-Weiß-Aufnahmen von ihm als Pfadfinder. Was man so beim Rumgucken alles findet. Schwarz zeigt Dokumente, Reden, Briefe von einem Deutschen, den er aus irakischer Kriegsgefangenschaft befreit hat, die Abschrift seiner Rede aus den 50er Jahren, in denen er den CDU-Oberen, die Leviten, las, mehr Demokratie einforderte. Die amtlichen Unterlagen hat er bereits zusammengestellt, abgegeben. Nun sortiert Schwarz den Nachlass für die Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin. Daneben liegen aktuelle Zeitungsausschnitte, Ausdrucke aus dem Internet, auf denen mit Textmarkern Passagen markiert sind. Also da wird sie sehen, dass ich viel schlafe. Die Oma hat schon gesagt, ihre und meine, wer rastet, rostet. Und das wollte ich nicht. Schwarz ist ein CDU-Urgestein. Wer sein Haus betritt, passiert ein signiertes Bild von Altbundespräsident Roman Herzog. Mit den besten Grüßen an seinen Freund Heinz Schwarz steht da, neben einem Original-Adenauer-Gemälde oder einem Foto mit Papst Johannes Paul II. Und ich habe gebetet und gearbeitet und überlegt, was musst du machen, dass der Fotograf 10 Sekunden hat. Und dabei fiel mir ein, als der Papst kam, Gott erhalte ihnen ihre Gesundheit. Das ist die Szene. Schwarz war schon immer gewitzt, einst Innenminister im rheinland-pfälzischen Kabinett von Helmut Kohl, später dann Bundestagsabgeordneter und immer ein enger Freund und Vertrauter des Altkanzlers. Er hatte diverse Parteiämter inne, vor allem hat er seit dem CDU-Gründungsparteitag 1950 an sämtlichen Bundesparteitagen teilgenommen, mit Ausnahme des letzten. Krankheitsbedingt fehlte Schwarz in Hamburg, als Kramp-Karrenbauer gewählt wurde. Dennoch, mit seinen Einblicken, mit seinem Gespür für die Partei, hatte er sich auch früh auf Kramp-Karrenbauer als neue Parteichefin festgelegt und ihre Wahl prognostiziert. Schwarz zieht ein kleines Fotoheft hervor, darin Fotos von ihm bei Kramp-Karrenbauer in Berlin. Voriges Jahr, als ich noch Generalsekretärin war. Er überreichte ihr damals eine alte Zeitschrift aus AKKs Heimat, dem Saarland, wo Schwarz als Geschäftsführer der Jungen Union Rheinland-Pfalz in den 50er Jahren häufig war. Und deshalb kam ich auf dieses Heft. Das muss für Saarländer etwas Besonderes sein. Und da sieht man ja, dass sie Spaß dran hat. Meine Überraschung war, als ich dahin kam, die kannte mich gut, weil der Müller, der Verfassungsrichter, hatte sie entdeckt. Wir waren zusammen im Bundestag. Die aktuellen Personaldiskussionen in seiner Partei kann Schwarz nicht nachvollziehen. Das Rennen zwischen Friedrich Merz und eben AKK sei entschieden. Und dennoch sei es klug, nun auch gemeinsam aufzutreten, wie letzte Woche im Sauerland. Dafür sind beide Verstand genug, um zu wissen, dass sie weder Sieger jubeln, machen, verrückt spielen und der andere darf mit den beleidigten Verlierer spielen. Dazu ist der Verstand so. Ihn stört vielmehr die, auch mit der Person Merz verbundene, Diskussion um das konservative Element in der Union. Das ist doch ganz einfach. Die Konservativen sind keine Mehrheit. Konservative gehören mit dazu. Wer sich nun auf Konservative machen, dann sind wir in der Opposition. Er habe viele, gerade alte CDU-Parteifreunde und Funktionäre getroffen. Wir haben natürlich eine Sympathie zu dem. Aber die Veränderung. Wir rutschen mit einem Typ wie dem Merz dahin, wo die SPD hingerutscht ist. Und das ist das, was wir mit der Kamp-Karrenbauer verhindern können und können als Union Volkspartei bleiben. Schwarz glaubt auch nicht, wie allerorts vermutet, dass Merz einmal Minister wird. Er zieht einen Zeitungsausschnitt hervor, liest vor. Fürs Erste sei er in seinem Beruf zurück. Das ist kein, ich will wieder Minister werden. Gleiches gilt für die Frage nach einem baldigen Ende der Kanzlerschaft Merkels und einer Nachfolge Kramp-Karrenbauers. Die Frage steht jetzt nicht an. Jetzt wird sie alles tun, dass die Merkel erfolgreich ihre Arbeit tun kann, ohne dass sie Schaden leidet, dass sie vernünftig aus dem Amt gehen kann. Und dann kommt die Frage auf uns zu. Stattdessen solle AKK, so Schwarz, herumreisen. Erst letztes Wochenende war sie in seiner Heimat in Neuwied. Die geht jetzt durch die Bundesrepublik und redet mit den Leuten. Und wir haben auch beobachtet, wie lange sie dann Zeit hat, mit denen noch Fotos zu machen, mit denen noch Fotos zu machen und denen die Hand zu geben. Er habe das, so Schwarz, sehr genau beobachtet. Schwarz macht eine Pause, eine längere Pause. Genau wie der Helmut. So wie wir in Anfangsjahren ohne Problem, 3 Polizisten dabei, aber alles völlig normal. Und bin sicher, dass wenn der Helmut Kohl noch dabei wäre, der würde dicker zustimmen. Es hat etwas von einem Ritterschlag. Es ist viel Gemeinsamkeit. Auch von der Herkunft her jetzt. Also die Pfälzer und die Saarländer haben mehr zusammen als die Rheinländer und die Saarländer. Obwohl die Saarländer mit uns in der Rheinprovinz waren. Schwarz kann verschwiegen sein. Seine Frau habe ihn früher oft gefragt, warum er denn nie von Helmut Kohl erzähle. Schwarz Antwort, egal was er sage, es werde interpretiert. Er aber sei loyal und verschwiegen. Den Mund aufmachen, das konnte er, aber... Und mein großes Geheimnis war mit Sicherheit, ich habe mich nie in Debatten eingeschaltet, wenn ich nicht das volle Wissen hatte. Beim halben Wissen habe ich es Maul gehalten. Mit der CDU aber, mit seiner Partei, da kennt er sich aus und sagt, was er denkt. Moritz Küpper über Heinz Schwarz, Urgestein in der CDU.